Und die erste, ich rezitiere Andacht an Buddha, Dhamma und Sangha auf Bali. Und dann gebe ich erst die Belehrungen, die mit der Methode verbunden sind. Und die Methode, die ich hier erklären werde, ist Anapanasati-Meditation nach der Yogacara-Tradition. Und diese Meditation natürlich kann man mit Zen verbunden, kann man mit den tantrischen Meditationen verbunden. Und indem wir Qigong studieren, nach der Tiantai-Tradition, kann man es auch für medizinische Studium anwenden. Obwohl ich selbst weiß nicht wie. Vielleicht Dhammarama kann uns helfen. Man kann die Kanalen im Körper studieren, indem man unmittelbaren Zugang zu dem Sukshmakaya, zu dem pranischen Körper hat. Also diese Übung ermöglicht Zugang zu dem pranischen Körper. Und wie, erkläre ich nach der Rezitation. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipasiko opanayiko pacchattang veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savakasango ujupatipanno bhagavato savakasango nyayapatipanno bhagavato savakasango samichipatipanno bhagavato savakasango yadidang chattari purisa yugani artha purisa pugala ese bhagavato savakasango Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttarang Punyaketang, Lokasa, Ti Evang Buddhang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikavo, Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamsoa, Nahesatiyati. So, jetzt zu der Methode. In den nächsten Tagen werde ich auch erklären die Voraussetzungen, damit man erfolgreich diese Methode übt. Also diese Methode heißt, diese Methode ist basiert auf die Yogacara-Methode. Was ist Yogacara-Methode? Yogacara-Methode in der Tradition von Yogacara glaubt man, das ist der königliche Weg zur Erleuchtung, ist kontemplieren alle Objekte als auch die äußere, auch die innere, als einfach die Produkte des Geistes. Also man zieht sich zurück im Geist und betrachtet alles als Produkte des Geistes. Alles, was da passiert im Körper und Geist, ist einfach Produkt des Geistes. Und da Erfahrung des Geistes und des Körpers dann schmelzt zusammen, und das ist die Mittel dafür ist die Erfahrung von dem Sukshmakaya, von dem pranischen Körper, das eigentlich diese Meditation, die ich jetzt erklären werde, ermöglichen sollte. So, wer von euch hat schon die Theravada-Methode von Anapanasati geübt? Ich weiß, Dhammarama hat. Ni yau mei yau yi qian lian xi ni ge nan chuan fo jiao anapan yan zhuan zhu zai pi kong zhou wei yau mei yau lian xi? Yau. So, die meisten von uns haben sich früher mit Anapana, wie es in den Ländern von südlicher Tradition von Buddhismus, südliche Transmission von Buddhismus, also Pali-Version von Buddhismus geübt wurde. Diese Meditation ist sehr einfach und sehr wirksam, zwecks Shamatha. Verwirklichung von Dhyana oder einfach zwecks Konzentration des Geistes, die Voraussetzung ist für alle Methoden der Meditation. In dieser Methode, wie wir wissen, der Yogi betrachtet nur Einatmen und Ausatmen und betrachtet Einatmen und Ausatmen auf einer Stelle. Und er bezieht sich nicht auf Einatmen und Ausatmen, Züge in dem Körper, außer des Körpers. Er orientiert sich an Berührungsstelle, wo er diese Berührung von Körper, Geist und Einatmen und Ausatmen feststellen kann. Jetzt in der nördlichen Tradition, die durch Sanskrit vermittelt wurde, unterscheidet man zwei Sorten von Atmen. Grobe Atmen, das durch die Nasenlöcher in den Körper hineinfließt, fängt an bei den Nasenlöchern, Mitte ist in Brust, Ende ist im Bauch, im unteren Bauch. Und wieder bei Ausatmung, Anfang ist im unteren Bauch, Mitte in Brust, Ende bei den Nasenlöchern. So meditiert man, indem man sich bei den Nasenlöchern konzentriert und verfolgt die Nasenzüge, die Atemzüge an dem Berührungspunkt irgendwo an Nasenspitze oder an dem, der oberen Lippe, wo immer es am deutlichsten erscheint. Jetzt in der nördlichen Tradition, Sie finden das zum Beispiel in der ausführlichen Erklärung von Anapanasati in Abhidharma Kosha schon, der Yogi unterscheidet zwei Sorten von Atmung, sogenannte feinere Atmen und grobe Atmen. Grobe Atmen habe ich erklärt, feinere Atmen, was eigentlich Hauptobjekt der Meditation ist, in dieser Tradition, geschieht in jedem Por von der Haut. Das heißt eigentlich, es geschieht im ganzen Körper. Wissenschaftlich gesehen, es geschieht in jeder Zelle von unserem Körper, sogar in den Knochen, im Knochenmark, überall, ganze Körper. Jede Zelle des Körpers beteiligt sich an Einatmen und Ausatmen. Heutzutage, die Wissenschaft ist so fortgeschritten, dass wir können elektronische Mikroskop in dem Körper spazieren lassen, Und wir sehen tatsächlich, dass es so ist, in jedem Moment, jede Zelle des Körpers beteiligt sich an den Einatmen und Ausatmen Zügen und bewegt sich. Also dieser Eindruck, dass unsere Körper ist still, ist Täuschung. Der ganze Körper eigentlich ist immer in Bewegung. Jede Zelle des Körpers atmet ein und atmet aus. Und diese Atmung, durch diese Atmung, Atmen ist sozusagen ganze Körper absorbiert, dann Oxygen aus der Luft. Und auch wenn wir uns baden und so weiter, ganze Körper absorbiert dann diese Feuchtigkeit. Der Körper hat diese Möglichkeit. Jetzt die Meditation, wir werden in den nächsten Tagen erklären, die Meditation von Anapanasati, die Tradition erklärt durch vier Übungen. Erst der Buddha erklärt die Voraussetzungen für diese Meditation, die erkläre ich morgen, damit wir schon heute anfangen können. Dann Buddha erklärt am Ende Voraussetzung Sato va Asasati, Sato va Pasasati. Er atmet ein achtsam, er atmet aus achtsam. Was heißt achtsam? Sato. Dieses Wort Sati in der Pali-Sprache oder Smriti in Sanskrit-Sprache und so wird es auch in Chinesisch übersetzt, bedeutet eigentlich Erinnerung, sich erinnert. Wenn er atmet ein und er atmet aus, er erinnert sich daran, dass er atmet ein und atmet aus. Und erinnert sich daran, heißt er hier, dass er erinnert sich daran, dass ganze Körper beteiligt sich an Einatmen und Ausatmen. Und auch der ganze Geist, das mit dem Körper verbunden ist, er auch beteiligt sich an Einatmen und Ausatmen. Also er sieht diese Atmenzüge in dieser Tradition mit dem ganzen Körper, mit Bewusstsein, das mit ganzem Körper verbunden ist. Besonders mit dem Teil des Körpers über Perineum, wo am deutlichsten die Atemzüge erscheinen. Diaphragm. Zwergfell. Diese. Also besonders in dem oberen Teil des Körpers, was über Diaphragm ist, Zwergfell. Zwergfell, danke schön. Über Zwergfell. Warum? Diese Zwergfell eigentlich, wenn wir Yoga üben, wir werden erfahren, ist sehr eng mit dem Geist. Es ist eigentlich ein Geist, genauso körperliche wie geistliche Organ. Es wird durch auch durch Geist kann es reguliert werden. Und im oberen Teil des Körpers über Zwergfell sieht man dann die Atemzüge am klärsten, aber sogar im unteren Teil des Körpers, man kann die Atemzüge beobachten, wenn die Konzentration besser wird. Also Sato heißt, dass er sein Geist ist zentriert in dem Körper, bleibt in dem Körper und Körper ist die Wahrnehmung bezieht sich auf Körper. Und die Wahrnehmung ist befestigt in dem Körper. Nur wenn die Wahrnehmung ist befestigt in dem Körper, eigentlich kommt man zur Meditation. Wenn die Wahrnehmung bleibt draußen, man kommt nicht in die Meditation. Also erster Schritt für Meditation, wir werden darüber noch später sprechen können, ist, dass die Wahrnehmung ist im Körper befestigt und wackelt nicht. Das heißt auf Pali Apilapana. Wenn die Wahrnehmung ist im Körper befestigt, dann kommt man zur Meditation. Wenn es nicht der Fall ist, was ist Zustand des Geistes? Abhidharma vergleicht es mit einem trockenen Kürbis auf dem Strom. Wo immer Strom geht, was immer für Sinneneindrücke kommen, der Geist dann folgt diese Sinneneindrücke. Dann kommt man nicht zur Meditation, weil Meditation ist vor allem, besonders in der Yogacara-Tradition, ist Ziegelung von den Sinnen, indem man den Geist im Körper wahrnimmt und rühren kann. So, Satova, Asasati, Satova, Pasasati. Erste Übung und zweite Übung sind eigentlich eine Übung. Und das ist Digham va Asasanto, Digham Asasamiti Pajanati, Digham va Pasasanto, Digham Pasasamiti Pajanati, Rasam va Asasanto, Rasam Asasamiti Pajanati, Rasam va Pasasanto, Rasam Pasasamiti Pajanati. Wenn der Yogi atmet, lange Atmen ein, er weist mit Weisheit, Pajanati, so wie Panya, Pragya, heißt mit Weisheit. Mit Weisheit weiß er, dass ich atme langen Atemzug, dass ich atme aus, langen Atemzug. Mit Weisheit weiß er, dass ich atme ein kurzer Atemzug. Mit Weisheit weiß er, dass ich atme aus einem kurzen Atemzug. Das sind also die zwei Übungen, die eigentlich eine Übung sind. Jetzt die Meditation über Atmen in der Theravada-Tradition hat eigentlich nur zwei Phasen, Einatmen und Ausatmen. Wenn Sie fragen einen Lehrer in der Tradition über diese Zwischenatmung, wenn Einatmen schon zu Ende ist und Ausatmen hat noch nicht angefangen, was passiert da? Er sagt, man widmet sich nicht dieser Lücke und nur widmet sich wieder Einatmen, nach Einatmen Ausatmen. Und so natürlich wird es überhaupt nicht wahrgenommen. Was der Meditierende dann wahrnimmt, ist nur Einatmen und Ausatmen. Aber in der Yoga-Tradition eigentlich diese Zwischenatmen, was technisch in Yoga Kumbhaka heißt, ist der wichtigste Teil von Übung, von Einatmen und Ausatmen. Es gibt zwei Sorten von Kumbhaka, Antara Kumbhaka, Bahya Kumbhaka. Die Kumbhaka zwischen Atmung, wenn nach dem Einatmen und Zwischenatmung nach Ausatmen. Und diese Perioden eigentlich sind in der Tradition von Yoga die wichtigste Perioden im Prozess von Einatmen und Ausatmen. Genauso ist es auch in der Yogacara-Tradition von Anapanasati. Diese Perioden zwischen Einatmen und Ausatmen und zwischen Ausatmen und Einatmen sind Hauptobjekt der Aufmerksamkeit. Das ist der große Unterschied. Also sozusagen Prozess von Meditation über Atmen hat vier, nicht zwei, sondern vier Phasen. Der Yogi atmet ein, dann Unterschied zwischen Pranayama, so wie es in der Traditionen von Yoga, das mit vedischer Tradition verbunden ist, ist, dass diese Zwischenphasen von Einatmen und Ausatmen werden nicht durch Wille verlängert, sondern bloß durch Aufmerksamkeit. Indem man auf diese Zwischenphasen mit Achtsamkeit und Wissensklarheit Aufmerksamkeit lenkt, werden auf natürliche Weise diese Zwischenphasen deutlicher, und indem sie deutlicher werden, werden sie dann verlängert. Und das ist dann Prozess von Feinerung des Atmens. Dieser Prozess von Feinerung des Atmens wird besonders klar in den Zwischenphasen. Also nach der Yogacara-Tradition, diese erste und zweite Übung ist, wenn Einatmen und Ausatmen zu kurz ist, werden die Zwischenphasen lang. Wenn Einatmen und Ausatmen ist lang, werden die Zwischenphasen kurz. Da ist die Aufmerksamkeit. So wird erklärt dann die Übung. Er weist mit Weisheit, wenn ich atme ein kurze Atmen, ich weiß mit Weisheit, ich atme ein kurze Atmen, wenn ich atme aus kurze Atmen, ich weiß mit Weisheit, ich atme aus kurze Atmen und so weiter. Und wenn ich atme ein lange Atmen, ich weiß mit Weisheit, ich atme ein lange Atmen. Das ist dann dieser Aspekt von Weisheit ist da. So der Vasubandhu in Abhidharma Kosha sagt, dass im Unterschied zu Pranayama in den vedischen Traditionen diese Übung von Einatmen und Ausatmen ist reine Weisheit. Man benutzt die Nicht-Wille, um die Zwischenphasen von Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen zu verlängern. Man benutzt einfach Aufmerksamkeit. Und die Anupassana heißt Betrachten mit Weisheit. Anupassana ist da, indem man versteht genau, wie indem man die Aufmerksamkeit auf die Zwischenphasen lenkt, werden die Zwischenphasen verlängert und diese feinere Atmung durch den ganzen Körper wird umso deutlicher, indem die Zwischenphasen auf natürliche Weise durch Betrachtung verlängert werden. Ja, habe ich mich klar ausgedrückt? Ich erkläre dann jetzt nicht weiter. Wir setzen fort mit der Erklärung morgen, weil wir wollen in die Meditation hinein. Jetzt die Meditation Anapanasati, wie es in den Schriften erklärt wird. Diese Grundlage für diese Meditation ist dieselbe, ist Anapanasati Sutra, wie es in Majjhima Nikaya, in den mittleren Sammlungen von Gesprächen von Buddha vorhanden ist. Und die Kommentare dazu sind fast gleich in nördlichen und südlichen Buddhismus. Also erste Phase ist Ganana. Ganana heißt rechnen. Man rechnet die Atemzüge. Zählen. Zählen. Jetzt zweite Phase ist Anugamana, verfolgen, in der Theravada-Tradition auch Fusana, berühren, das existiert nicht in nördlicher Tradition, nur drei Phasen in Shamatha, also insgesamt 7 oder 8 Phasen in Shamatha und Vipassana, in Anapanasati. Jetzt erklären wir erst nur Shamatha, weil Shamatha ist die Grundlage für Vipassana. Nach dem Prinzip Samahitam Chittam Yatha Bhutam Pasati. Nur der gesammelte Geist kann sehen, die Sachen, wie sie wirklich sind. Also jetzt üben wir Shamatha, aber wir trennen, wir werden Abend Sandhi Nirmochana Sutra lesen, da erkläre ich, wie man eigentlich von Anfang an schon Shamatha und Vipassana verbinden kann, so wie es eigentlich in der Zen-Tradition gemacht wird. Aber dieses allgemeine Prinzip ist immer da, nur der gesammelte Geist versteht die Sachen, wie sie wirklich sind. Dieses Prinzip, egal nach welcher Tradition man meditiert, ist immer da. Also nach Ganana, Anugamana verfolgen und nach Anugamana dann Tapana oder Stapana etablieren. Das ist dann Prozess von Sammlung, von Samadhi, das wir in den nächsten Tagen erklären werden. Also jetzt für diejenigen, die schon sehr gute Konzentration haben, sie brauchen sich nicht mit Ganana, mit Rechnen, Zählen, mit Zählen beschäftigen. Sie können gleich zu versuchen, ob es mit Anugamana verfolgen geht. Wenn nicht, dann zählen. Zählen. Und zählen, es gibt verschiedene Methoden von Zählen. Vielleicht, wenn Sie zählen, dann nachmittags, bevor wir fangen an zu meditieren, ich erkläre, in Yogacara gibt es ein bisschen ausführliche Erklärung von Zählen. Aber wie ich sehe, die meisten von uns sind schon an Meditation gewöhnt, dann brauchen wir nicht unbedingt zählen. Versuchen Sie gleich Anugamana. Jetzt erkläre ich nur den Anfang. In den nächsten Tagen erklären wir mehr und mehr detailliert. Und wir verbinden das mit dem, was wir dann abends von Sandhi Nirmochana Sutra lernen werden. Über Theorie von Shamatha und Vipassana in der Yogacara-Tradition, die eigentlich ist die Grundlage für Verständnis von Shamatha und Vipassana in allen Traditionen von nördlichen Buddhismus. Also der betont den Weg von Bodhisattva als die Methode für Realisierung. Okay, dann so viel jetzt, und es ist wie der weise Yogi Sri Aurobindo sagt, 5 Gramm Praxis ist besser als 5 Kilo Theorien. Wesentliche Theorie habe ich erklärt. Gibt es jetzt irgendwelche Fragen über meine Erklärung? Die Augen sind geschlossen in der Praxis? Sie machen so wie ungefähr wie Zen, wenn Sie Zen üben. Nicht ganz geschlossen, aber auch nicht ganz öffnen. Nicht öffnen, damit man nicht die Farben draußen wahrnimmt, aber auch nicht ganz geschlossen. Also klein bisschen öffnen. Und die Lage, vielleicht erkläre ich nachmittags klein bisschen, die Wirbelsäule soll gerade, wie wir mit Qigong gemacht haben, Zunge an oberen Gaumen und Kinn ideal in der Mitte, über Navel, in meinem Fall, in dem ich Unfall hätte und mein Körper ist aufgedreht, muss man halt kombinieren, wie man am besten den Körper kriegt, so er in Richtung von Reformierung arbeitet. Darüber sprechen wir vielleicht nachmittags, über richtige Sitzen, wie man richtig sitzt, wo man sich orientiert. Man orientiert sich natürlich auf richtigen Stütz. Ein richtiger Stütz ist der Stutz, dass diese Aufrechthaltung der Wirbelsäule unterstützt. Und die Hände auch sind dazu, damit sie diesen Zug der Wirbelsäule zur Aufrichtung unterstützt. Können Sie mir bitte sagen, was ist der Unterschied Achtsamkeit und Aufmerksamkeit? Ja, es ist sehr wichtig. Die alle kommen zusammen natürlich. Im Buddhismus alle Sachen kommen zusammen. Deswegen viele Leute haben, besonders diejenigen von uns, die sind an rationelle Denken gewöhnt, und wir sind so auch ausgebildet. Im Buddhismus alle Phänomene kommen zusammen. Das ist dieses Gesetz von bedingten Entstehung, das der Buddha erklärt hatte. Das ist eigentlich Inhalt von seiner Erleuchtung. Aber Aufmerksamkeit ist die Kraft des Geistes, das dem Geist eine Richtung gibt. In Abhidharma wird es verglichen mit dem Ruder von dem Boot des Geistes. Ohne Ruder Geist hat keine Richtung. Wenn Aufmerksamkeit da ist, Geist hat eine Richtung. Und er kann gezielt zu dem Objekt gehen. Dann, wenn wir fest mit den Händen, mit dem Geist Ruder halten, der Geist wird Steuer. Nicht Ruder? Rudern ist Ja. Rudern ist dann Wille. Wille und Vitarka. Diese Steuer. Steuer ist Aufmerksamkeit. Wenn Steuer da ist, Boot hat Richtung. Wenn Boot hat Richtung, wenn es mit Sati unterstützt wird, dann die Wahrnehmung wird befestigt. Also Sati ist das, die Kraft des Geistes, das die Wahrnehmung befestigt und die Kognition befestigt. Deswegen der Geist wackelt nicht. Er ist stabil. Und Aufmerksamkeit ist die Kraft des Geistes, die dem Geist die Richtung gibt. Ohne Aufmerksamkeit, der Geist hat keine Richtung. Dann in allen Traditionen von Buddhismus, Aufmerksamkeit geschieht in jedem Augenblick des Geistes. Es gibt kein Geist, keine Kognition ohne Aufmerksamkeit. Ja? Also die zwei sind zusammen. Aufmerksamkeit, Steuer und diese Kraft von den Händen, die Steuer halten, ist befestigt durch Sati, indem man sich erinnert genau und klar an das, was man jetzt macht. Dann die Wahrnehmung wird stabil, Gefühl wird stabil und in dem Wahrnehmung und Gefühl, das sind die Citta Sanskaras, das sind die Formationen des Geistes, die Geist formieren, stabil sind, ist der Geist auch stabil. Und dann geht man in Meditation hinein. Ja? Eine Frage noch? Yomeo Wenti.